Упражнение 9, страница 75. Ist diese Frage richtig? Ist die Antwort falsch? Ist jene Schule groß? Sind die Häuser neu? Ist Walter Student? Sind Peter und Oskar Studenten?